Der strategische Rückzug. So vergehen die Wintermonate. Der Gegner rüstet schon tüchtig zur Frühjahrsoffensive im gesamten Somme-Gebiet. Unsere Flieger haben dies zu Genüge festgestellt. Der Engländer hat eine Menge schwerer Geschütze eingebaut. In sicheren Unterständen liegen ungeheure Stapel Munition. Tanks und alles mögliche Kriegsgerät sind bereitgestellt. Schon beginnt er, die Geschütze auf Gräben, Wege und Ortschaften einzuschießen, um dann zu gegebener Zeit die Hölle losbrechen zu lassen. Ende Februar 1917. Ein warmer Wind, der Vorbote des Frühlings, weht seit einigen Tagen über das Land. Der Schnee sackt zusammen, Tauwetter tritt ein und verwandelt Gräben und Stellung von neuem in Sumpfgelände, denn das Wasser kann nicht ablaufen. Es sammelt sich in den Gräben und Trichtern, der tiefgefrorene Boden nimmt es nicht auf. Eines Tages wird in aller Stille der erste Graben aufgegeben und die zweite Linie sowie bestimmte Punkte im Hintergelände mit Maschinengewehrgruppen besetzt, denen einige Gruppen Infanterie zum Tragen von Munition und zur Deckung beigegeben sind. Unter dem Kommando eines Offizierstellvertreters besetzen 5 Gewehre unserer Kompanie die Höhe rechts von Le Parc. Uns gegenüber liegt der Kreidefelsen, welcher ebenfalls aufgegeben worden ist. Der große Rückzug nimmt seinen Anfang. Wir bilden die Nachhut und haben den Auftrag, den Gegner aufzuhalten und ihm möglichst viele Verluste beizubringen. Noch ist der Gegner nicht gefolgt. Patrouillen gehen des Nachts in den ehemaligen ersten Graben. Sie lassen hier und dort Leuchtkugeln steigen und ballern mit leichten Maschinengewehren, so dass der Gegner getäuscht wird und nicht sofort folgt, bis alle notwendigen Maßnahmen durchgeführt sind. Am nächsten Tag beginnt der Gegner vom frühen Morgen an, den ehemaligen ersten Graben mit schwersten Kalibern zu bearbeiten. Nachts belegt er die alten Artilleriestellungen ebenfalls mit schwerem Feuer. Noch einmal geht das Täuschungskommando nach vorn. Vielleicht hat der Engländer doch gemerkt, dass etwas bei uns im Gange ist. Am anderen Morgen früh um 5 Uhr fängt er an, auf die verlassene Stellung zu trommeln. Um 9 Uhr besetzt er den alten ersten Graben. Unterdessen hat sich unsere Artillerie auf das Gelände zwischen dem ersten Graben und der jetzt von uns besetzten Linie eingeschossen, hauptsächlich auf den Grund, der vor uns liegt, durch welchen sich die große Hauptstraße Bapaume-Albert zieht. Wir haben strengen Befehl, dass sich niemand sehen lässt und dass nur auf Befehl geschossen werden darf. Am Nachmittag dringen ausgeschwärmte englische Schützenlinien über den ersten Graben hinaus langsam in Richtung Le Parc vor. Von unserer gegenüberliegenden Höhe können wir alles sehr gut beobachten. Trotzdem noch eine Linie auftaucht, darf vorläufig noch nicht geschossen werden. Die Spannung wächst. Schon haben die Engländer die Hälfte der Strecke, die zwischen uns und ihnen liegt, überwunden. Sie scheinen sich recht sicher zu fühlen. In unserem Graben stehen die Infanteristen mit den Leuchtpistolen in der Hand, um auf das zu gebende Zeichen zu warten. Wenn die roten Leuchtkugeln steigen, setzen Artillerie und Maschinengewehre ein. Wir stehen an den Gewehren schussbereit. Beobachter von der Artillerie bedienen ihre Telefonapparate. Da schrillt eine Trillerpfeife. Rote Leuchtkugeln zischen in die Luft. Die Hölle bricht los auf die überraschten Engländer. Im Nu sind die Angreifer von der Bildfläche verschwunden. Sie sitzen in den wassergefüllten Trichtern, die ihnen aber keinen Schutz bieten können. Wir liegen mit unseren Maschinengewehren höher und können in die Trichter hineinschießen. Wenn sich irgendwo etwas bewegt, liegt auch schon die Feuergarbe eines Maschinengewehres an der betreffenden Stelle. Das Artilleriefeuer hat das Gelände in Rauch gehüllt. Der Gegner kann sich vorläufig nicht wehren, weil er nicht weiß, wie die neue Verteidigungslinie verläuft. Er muss erst seine Artillerie auf uns einschießen. Die über unseren ehemaligen ersten Graben hinaus vorgedrungenen Engländer ziehen sich in diesen zurück. Sie setzen sich in dem Graben fest. Noch vor dunkel werden, versuchen englische Geschütze, sich auf unsere Höhe einzuschießen. Ihre Schüsse liegen aber zu kurz. Obwohl unsere Artillerie nach Einbruch der Dunkelheit verschiedene wichtige Punkte im Gelände vor uns unter Feuer nimmt, arbeitet sich der Gegner heran bis an den Grund am Fuße unserer Höhe. Deutlich hören wir, wie sie unten schanzen, wie sie hacken und picken. Sie wollen sich eingraben, was aber bei dem nur oberflächlich aufgetauten Erdboden ungeheuer schwierig ist. Da wir weder nach rechts noch nach links Verbindung haben, geht eine Patrouille von uns zugeteilten Infanteristen an den rechts sich nach Le Sarre vorbeiziehenden Bahndamm vor und beobachtet von einem dort stehenden zerschossenen Eisenbahnwaggon aus die Bewegungen und die Tätigkeit des Gegners. Auch links auf halber Höhe steht ein Doppelposten, der vermeiden soll, dass der Gegner unbemerkt zwischen uns und der Besatzung von Le Parc durchstößt und uns in den Rücken fällt, denn unsere Höhe ist der am weitesten vorgeschobene Posten. Die Lage ist spannend. Noch schweigt die englische Artillerie, sie wird morgen aber in Tätigkeit treten. Schlafen dürfen wir nicht, da wir mit Überraschungen rechnen müssen. Wir müssen immer marschbereit sein, wenn ein entsprechender Befehl kommt. Unten in der Schlucht herrscht Hochbetrieb. Punkt Mitternacht. Alles steht an den Gewehren. Eben ist ein Befehl gekommen. 0:15 Uhr allgemeiner Feuerüberfall von Artillerie und Maschinengewehren. Die Patrouille rechts ist zurückgezogen worden. Sie hat festgestellt, dass sich mindestens eine Division in dem Tal angesammelt hat. Auf der Straße werden Geschütze herantransportiert. Die Engländer werden uns morgen früh angreifen. Pünktlich zur festgesetzten Zeit steigt eine rote Leuchtkugel, das Zeichen des Überfalls. Wir beginnen zu schießen. Jedes Gewehr nimmt seinen ihm zugewiesenen Abschnitt unter Feuer. Im nächsten Moment fauchen auch die Granaten unserer Artillerie über die Köpfe hinein in die Schlucht und in den Grund. Von unserer Höhe schießen allein 5 Gewehre. Sie bestreichen das gegenüberliegende Gelände und die Wege, die der Tommy benutzen muss, wenn er unserem Artilleriefeuer ausweichen will. Ein Getöse ist um uns, dass man kaum das eigene Wort verstehen kann. Leuchtkugeln und krepierende Schrapnells sind in der dunklen Nacht ein schauriges Feuerwerk. Aus dem Kampfgetöse heraus hört man das Schreien und Rufen der Engländer. Zwischen dem Jammern der Verwundeten erschallen Kommandorufe, dort unten herrscht eine Panik. Im Schein der Leuchtkugeln sehen wir sie herumrennen, es sieht aus wie in einem gestörten Ameisenhaufen. Die Engländer liegen schutzlos auf engem Raum zusammengepfercht, in dem sie alle Schutz suchen und auf den ein wahnsinniges Feuer konzentriert ist. Jetzt fallen auch noch größere Geschütze von uns in das Feuer ein. Knapp über uns hinweg heulen schwere 21er. Aber eins von ihnen schießt zu kurz. Die Granate schlägt hinter uns in die Deckung. Jetzt bekommen wir das Feuer der eigenen Artillerie zu spüren. Die Infanteristen schießen grüne Leuchtkugeln. Das hilft aber nichts. Die nächste Granate sitzt neben uns im Graben. Aufgewühltes Gestein fällt auf uns herunter, alles läuft nach rechts und links, wir stehen allein mit unserem Gewehr. Eine Wut packt uns, am liebsten das Gewehr herumdrehen und nach der Artillerie schießen, damit sie auch einmal sehen, wie es ist, wenn man im eigenen Feuer liegt. Nun fängt auch die englische Batterie, die sich gegen Abend auf den Hang eingeschossen hatte, an zu feuern. Die Schrapnells krepieren nächste Nähe. Schleunigst bringen wir unser Gewehr ein Stück weiter links in Stellung, um nicht Opfer der eigenen Artillerie zu werden. Gleich danach sitzt eine von diesen schweren Granaten wieder mitten im Graben. Beinahe war sie in den dort befindlichen Stollen hineingeraten. Die schweren Brocken krepieren unter gewaltigem Getöse und haben eine außerordentlich seelisch zermürbende Wirkung. Nachdem noch verschiedene grüne Signale gegeben worden sind, gehen die Granaten endlich über die vordere Deckung. Nach einer halben Stunde Dauer lässt das Feuer nach. Wir mussten schon eher abstoppen, weil das Wasser im Mantel arg kochte. Auch wird die Munition knapp und wir wissen noch nicht, wie wir sie noch brauchen können. Im Grund unten wird es ruhiger. Schreie von Verwundeten dringen herauf. Von unserer Führung wird vermutet, dass der Gegner noch in der Nacht oder am frühen Morgen einen verzweifelten Vorstoß unternimmt, weil er sich hier in einer ungünstigen Lage befindet. Ob er nun gerade unseren Berg angreift, bleibt dahingestellt. Vielleicht bieten sich ihm andere Wege, wo er auf mehr Glück rechnen kann. Unsere Gewehrbedienungen müssen beisammen bleiben, niemand darf schlafen. Der Rest der Nacht vergeht ohne weitere Störung, aber unter höchster Bereitschaft. So kommen der Morgen und der neue Tag. Überall sehen wir die Tommy herumkraxeln. Wir schießen, wenn es notwendig ist. Auch die Infanteristen nehmen sich einzelne aufs Korn. Eben sind wir im Begriff, einen neuen Gurt zu laben, als unten in dem noch hinter uns liegenden Le Parc Handgranaten krachen. Ein Maschinengewehr schießt, dann stoppt es ab. Wir sehen die Besatzung von Le Parc nach verschiedenen Seiten zurückgehen. Sofort haben die Engländer das Dorf besetzt und wir bekommen auch schon Maschinengewehrfeuer von hinten. Das war ein englischer Handstreich. Sofort kommt der Befehl, die Höhe zu räumen. Wir müssen so schnell wie möglich verschwinden, sonst werden wir abgeschnitten. Hinter dem Bahndamm, der nach Baboom führt, können wir vorläufig gedeckt zurückgehen. Dann aber wird der Bahndamm ziemlich flach. Der Engländer entdeckt uns und versucht mit Maschinengewehrfeuer uns den Weg zu verlegen. Die Kugeln zischen um uns, einige klatschen an die Bahnschienen und quirlen quietschend durch die Luft. Wir müssen uns platt auf die Erde legen und die Lage des englischen Maschinengewehrs feststellen. Thiel entdeckt das englische Gewehr. Wir bringen zwei unserer Gewehre in Stellung und es gelingt, das englische Maschinengewehrfeuer niederzuhalten, während sich unsere anderen Gewehre und Mannschaften sprungweise weiterarbeiten. Dann schießen zwei andere Gewehre und wir machen einen Sprung. So geht das abwechselnd, bis wir die Riegelstellung vor Bapaume erreicht haben. Nun sind wir außer Sicht und gehen in gewissen Abständen auf der Straße weiter. Als Abschiedsgruß schickt uns der Tommy einige Granaten hinterher. Eine von diesen trifft den Bahndamm, schleudert den Schotter hoch und verbiegt eine Schiene. Eine andere Granate schlägt ebenfalls auf dem Bahndamm ein, direkt vor den Füßen eines Melders. Wir sehen keinen Körper zwischen den aufgewirbelten Steinen. Bei unserem Näherkommen geschieht etwas Unglaubliches. Der Mann, den wir bestimmt für zerrissen hielten, steigt aus dem Trichter und hat nichts weiter davongetragen als ein paar Hautabschürfungen. Die Gewehre beziehen nun Stellung in und hinter dem Riegelgraben, der dadurch zur ersten Linie wird. Am Nachmittag arbeiten sich die Engländer heran, nachts graben sie sich ein. Diese Stellung wird vorläufig gehalten. Die nötigen Vorbereitungen zur weiteren Räumung des Gebietes müssen noch getroffen werden. Ehe der Gegner sich nun orientiert und seine Geschütze einschießt, vergeht einige Zeit. Durch dieses Manöver, das sich auf der ganzen Sommefront abspielt oder schon abgespielt hat, sind die Fronttruppen von einem unter größtem Aufwand vorbereiteten Trommelfeuer bewahrt worden, aus dem niemand herausgekommen und die Stellung doch verloren gegangen wäre. Nach den Ermittlungen der Informationsabteilungen sollte die Offensive in diesen Tagen ihren Anfang nehmen. Durch die deutscherseits getroffenen Maßnahmen sind die Vorbereitungen des Gegners umsonst gewesen. Vorläufig kann er jetzt nichts unternehmen, weil er nicht weiß, was gespielt wird. Ehe seine Geschütze wieder einbauen und weitere Vorbereitungen treffen kann, können auch unsererseits weitere Vorbereitungen getroffen werden. Verloren geht für uns nicht viel, denn der aufgegebene Geländestreifen verwandelt sich durch die eingetretene warme Witterung in Sumpfgelände. Es ist schon Mitte März 1917, als wir hier zum letzten Male in Stellung gehen. Der Engländer hat sich in den letzten Tagen gut eingeschossen und bereitet weitere Angriffe vor. Er scheint seine notwendigen Anordnungen beendet zu haben. Am dritten Tage, den wir jetzt in Stellung sind, erhalten wir 18 Uhr folgende Instruktion. 1000 Patronen werden sofort an die Sammelstelle X gebracht. 1000 Patronen werden in der Zeit von 1.30 Uhr bis 2 Uhr verschossen und die letzten 1000 bleiben am Gewehr als Reserve. Um 2 Uhr verlässt die Bedienung die Stellung und zieht sich zurück nach Boncourt. Die Sache wird spannend. Es ist etwas anderes als das dauernde Festliegen in einem Graben. Hoffentlich macht uns der Engländer vorher nicht einen Strich durch die Rechnung. In Erwartung der Dinge will die Zeit nur langsam verstreichen. Imme und ein Infanterist bringen die zwei Kästen Patronen nach der Sammelstelle, wo diese auf einem Fahrzeug verstaut werden. Die Stunden vergehen. Um 1 Uhr packen wir unsere Sachen zusammen. Pioniere kommen. Sie haben den Auftrag, die Unterstände zu sprengen, wenn alles die Stellung verlassen hat. Endlich ist es 1.30 Uhr. Wir stehen am Gewehr. Mit einem Male geht die Schießerei los. Alle Maschinengewehre rattern auf der ganzen Front, auch bei den benachbarten Regimentern. Tausende von Kugeln werden jetzt in das englische Gebiet gejagt. Wehe denen, die unterwegs sind und keine Deckung finden. Viele werden von dem Kugelregen überrascht worden sein. Schon kocht das Wasser im Mantel. Aus dem Schlauch steigt eine Wolke weißen Wasserdampfes. Wir warten ein wenig, dann schießen wir weiter. Auch unsere Artillerie fällt ein in dieses Konzert. Bei den Engländern fällt kein Schuss. Plötzlich wird es hell um uns. Die Trümmer der Stadt Bapaume gehen in Flammen auf. Es brennt an vielen Stellen zugleich. Und der herrschende Märzwind trägt die prasselnden Flammen rasch weiter, die die gesamte Stellung taghell erleuchten. Auch in den benachbarten Abschnitten steigen Feuerzeichen. Bald brennen sämtliche Ortschaften des Frontbereiches. Blutrot ist der Himmel, an dem die Sterne verblassen. Ergriffen von diesem ungeheuren Anblick vergessen wir weiterzuschießen. Was wir sehen, ist ein Kriegsbild ohne Gleichen. Ein Bild, wie wir es noch nie gesehen haben und das uns wohl immer in dauernder Erinnerung bleiben wird. Rauchschwaden ziehen über das nächtliche Land. In rückwärtigen Stellungslinien brennen bereits die Unterstände. Wir jagen den letzten Gurt durch das Gewehr, denn es ist inzwischen 2 Uhr geworden. Als wir unsere Sachen aufnehmen, legen die Pioniere die Sprengpatronen in den Unterstand. Kaum hat die Grabenbesatzung der Stellung den Rücken gekehrt, erfolgen überall gewaltige Detonationen. Die Unterstände krachen zusammen. Zum Teil werden sie auch angebrannt. Stichflammen gleich zischt das Feuer aus den Eingängen. Rechts von uns bersten mit dumpfem Knall Straße und Bahndamm der Länge nach auseinander. Laut prasseln die Flammen der brennenden Stadt, vor der die uns ablösende Nachhut in einer Aufnahmestellung steht. Auf den Stahlhelmen liegt roter Feuerglanz. Wir gehen durch die Linien vorbei an brennenden Häusern. Schwielende Glut fliegt uns ins Gesicht. Auf vorgeschriebenem Wege verlassen wir die Stellung. Der altgewohnte Weg durch die Stadt ist nicht mehr möglich. Die Flammen leuchten uns auf der zerschossenen Straße nach Boncourt. Dort angekommen, müssen wir warten. Die Fahrzeuge, die uns samt Gewehren und Munition abholen sollen, sind noch nicht eingetroffen. Um uns herrscht viel Betrieb, denn alles muss diesen einen Weg gehen. Andere Gewehrbedienungen kommen an. Wir lagern am Dorfausgang und setzen uns auf gefällte Baumstämme. Von hier aus können wir das ganze Drama beobachten. Soweit das Auge reicht und die Front links und rechts verläuft, ist der Himmel vom Feuerschein gerötet. Wir sehen auf die brennende Stadt vor uns. Wie oft haben wir schon in ihren Mauern geweilt? Nun sinkt ein Gebäude nach dem anderen zusammen. Wenn ein Windstoß daherfegt, brausen die Flammen hoch auf. Keiner von uns sagt ein Wort. Alle schauen in Gedanken versunken auf dieses große Schauspiel. Das ist der Krieg. Jahrelang tobt er nun schon. Unendliche Werte, blühende Städte und Dörfer, die mit großer Mühe und harter Arbeit von fleißigen Menschen geschaffen wurden, müssen aus bitterer Notwendigkeit erbarmungslos vernichtet werden. Jahrelang schon liegen sich Menschen gegenüber in größter Not und Entbehrung, bei Tag und bei Nacht in Hitze und Kälte. Sie leben in Erdlöchern, hocken in Sumpf und Morast und lassen sich von Granaten ihre Leiber zerfetzen. Jahrelang schon ackern Granaten die Fluren, zerstören Wälder und Behausungen, sodass nur Trümmerhaufen und verkohlte Stämme übrig bleiben. Kein Mensch, kein Tier, kein Vogel und kein Strauch können hier leben. Hier herrscht nur der Tod, weil es das Schicksal so will. Der Morgen dämmert schon, als unsere Fahrzeuge ankommen. Bald sind Gewehre, Munition und Mannschaften verstaut. Auf einer schlechten Straße fahren wir zurück. Links und rechts des Weges und überall liegen gefällte Bäume. Drüben zieht sich die große Hauptstraße hin. Die hohen Pappeln, die sie bisher kennzeichneten, sind verschwunden. Sie sind gefällt und liegen zum Teil quer über die Straße, die an manchen Stellen gewaltige Sprengtrichter aufweist. Infolge des warmen Wetters stehen Wege, Wiesen und Felder unter Wasser. Nur an Rändern und Straßengräben liegen noch schmutzige Schneereste. Kurz vor Frémicourt biegen wir in die Hauptstraße ein. Gleich an dieser Stelle ist die Straße unterminiert. Pioniere arbeiten an einer Sprengung. Von hier an sind die Pappeln nur angebohrt und geladen. Wenn die letzten Fahrzeuge und Geschütze durch sind, fallen auch diese stolzen Bäume. Boncourt geht nun ebenfalls in Flammen auf. Auch jenseits der Straße brennt ein alleinstehendes Gehöft. Reiterei begegnet uns, sie gehört zum Jagdkommando. In den Niederungen rechts und links der Straße sind ganze Batterien aufgefahren, die wahnsinnig darauf losfeuern. Anscheinend geht der Engländer vor. Unsere Pferde rasen, der Wagen holpert über die schlechte Straße. Hinter uns bleibt die rauchende und brennende Front. In Beugny sind schon fast alle Häuser gesprengt und in Beaumetz bietet sich unseren Augen dasselbe Bild. Kaum ist die Fahrstraße frei geblieben von Trümmern. Jede Truppe hat Anweisung, ihre Quartiere zu zerstören, ehe sie abzog. Alle Brunnen sind verschüttet, bis auf einen, dessen Wasser aber nicht genießbar ist. Unser ehemaliges Stallquartier existiert ebenfalls nicht mehr. Im Ort selbst weilt außer unserem Bataillon nur noch eine Pionierabteilung. Alles andere ist schon über alle Berge. Nachdem wir einige Stunden ausgeruht haben, bringen wir unsere Klamotten in Ordnung. Nachmittags ist Gewehrreinigen und dann noch Lebensmittelempfang. Noch heute werden wir Beaumetz verlassen. Ein verhältnismäßig großes Gebiet wird hiermit dem Gegner kampflos überlassen. Aber es ist ebenso verwüstet wie die Front. Eine große Offensive hatte der Gegner geplant. Alle seine gewaltigen Vorbereitungen sind umsonst gewesen. Durch das Tauwetter ist die ganze Gegend versumpft. Er hat keinen einzigen Unterkunftsraum, denn alles ist zerstört und verbrannt. Nicht eine Straße ist gangbar oder fahrbar. Sie sind von gefällten Bäumen gesperrt und an vielen Stellen gesprengt. Kein Baum und kein Strauch bietet ihm Schutz oder Deckung. Das Trinkwasser muss viele Kilometer weit hergeholt werden, denn die Brunnen sind verschüttet und das Grundwasser ist ungenießbar geworden. Durch diese Maßnahmen wird dem Gegner das Vordringen kolossal erschwert. Dann sind auch sogenannte Jagdkommandos eingesetzt, kleine Abteilungen mit fahrenden Maschinengewehren, die an günstigen Stellen dem arglos vorgehenden Gegner auflauern, um nach getaner Arbeit zu verschwinden und an anderen Stellen wieder aufzutauchen. Der milde Vorfrühling geht zur Neige, als wir Beaumetz den Rücken kehren. Wir werden das Somme-Gebiet verlassen. Vorläufig marschieren wir ein Stück, neben mir gehen Thiel und Werner. Unsere Stimmung ist gehoben, wir haben eine Kampfpause vor uns. Und es wird Frühling. Der Winter war lang und hart genug. Warm weht der Märzwind durch unsere Reihen. Im Geäst eines großen gefällten Birnbaumes schmettert hoffnungsfroh eine Amsel ihr Liebeslied. Du wirst nicht mehr lange hier singen, kleiner Frühlingsbote. Bald pfeifen auch hier die großen Eisenvögel ihr blutiges Lied. Und du wirst ängstlich weit fortflattern in eine ruhige Gegend. Unser Weg führt über einen Höhenzug. Wir schauen zurück auf die totgeweihte Landschaft. Auf mehreren Straßen bewegen sich Truppenteile rückwärts. Da erschüttert eine dumpfe Detonation die Luft. Der Bahnhof von Velu ist in die Luft geflogen. Über der Stelle, wo er gestanden hat, schwebt eine große Staub- und Rauchwolke. Verschiedene Häuser fangen an zu brennen. Auf dem alten Schloss weht noch die rote Kreuzfahne. Das herrliche Gebäude soll verschont werden. Ganz hinten am Horizont, wo Bapom liegt, zeichnet ein mächtiger Feuerschein der seit gestern brennenden Stadt den Himmel. Mit dem Sturmgepäck auf dem Rücken marschieren wir die halbe Nacht. Das bleiche Licht des Vollmondes liegt auf der Landschaft. Wir marschieren gern und frohen Mutes, denn es geht hinweg von der Front. Wir passieren den gewaltigen Drahtverhaugürtel der Siegfriedstellung und dann die Stellung selbst. Der Graben ist betoniert und die Postenstände sind festungsartig geschützt. Es ist eine moderne Feldstellung und sie ist auch schon besetzt. Aber bald wird sie auch anders aussehen. Gegen Morgen beziehen wir Quartiere in Escaudœuvre nahe der Stadt Combray.